WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Talkwoche beginnt. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1Live Talkradio und wie immer am Montag eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt René und der René ist 35. Guten Morgen, René. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der René, ja. Ja. Und ich rufe dich an zum ersten Mal und muss dich leider mit einem eher traurigen Thema konfrontieren. Mhm. Ja, und bin eben auch ziemlich schockiert. Ja. Weil es geht eben darum, dass mein guter Freund, der Matthias, am Freitagmorgen tot aufgefunden wurde und er wurde eben ermordet und das ist hier bei uns in einer kleinen Stadt passiert. Mhm. Da bin ich natürlich vollkommen fertig und kann es auch noch gar nicht richtig begreifen. Ja, also der Matthias war ein sehr guter Freund von dir oder gar dein bester Freund? Ja, kann man eigentlich so fast sagen. Also ein sehr guter bis bester, also das ist ja schon wahr. Wir hatten jetzt auch wieder auf die letzte sehr viel miteinander zu tun. Mhm. Wie alt ist Matthias geworden? 47. Was genau ist passiert? Tja, also soweit ich jetzt sag ich mal weiß, ist es so, dass er an einem Kaufladen war oder einem Kaufhaus bei uns mit zwei Bekannten, also zwei Kumpels von ihm. Mhm. Und da hat er, sage ich mal, gestanden und hat ein bisschen was erzählt, getrunken und so weiter. Und und dann, mehr weiß ich eigentlich nicht dazwischen, dann hat mir nur die Polizei gesagt, dass sie ihn dann am nächsten Morgen früh aufgefunden haben. Wo? Tot an dem Kaufhaus, also da auf dem Acker, ne? Aha. Ist gleich daneben dran. Aha. Ja, und ich hatte einen Anruf erhalten von seinem Betreuer. Er ist, wie soll ich sagen, geistig zurückgeblieben gewesen, hat 80% schwer beschädigten Ausweis gehabt und war eben ganz lieber und ja, so zurückhaltender Mensch. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also man hat den Tod aufgefunden am nächsten Tag. Ja, früh um 6. Ja. Wer hat ihn gefunden? Das waren die Passanten bzw. die Angestellten von dem Supermarkt. Ja. Gibt es denn irgendwie eine These, eine Theorie, was passiert sein könnte? Vermutlich hatte er ja auch nicht viel Geld bei sich, schätze ich mal. Ja, also vermutlich hatte er wirklich nicht mehr viel, also höchstens 5 Euro oder so noch. Also ist er denn auch ausgeraubt worden? War alles weg, was er dabei hatte? Im weitesten Sinne. Das Portemonnaie war wohl nicht mehr dabei. Also sie hatten eine Identifikationsfeststellung nicht machen können. Aber sein Handy haben sie gefunden und das haben sie auch dann irgendwie ausgewertet. Also es gibt keinerlei Hinweise, was es Spekulationen, was dahinter steckt. Also so richtig nicht, nicht zumindest was ich jetzt weiß. Die Polizistin hat nur zu mir gesagt, aus ermittlungstaktischen Gründen durfte sie mir jetzt nicht weiter was sagen. Mhm. Mich hat sie halt auch nur verhört als Zeuge, weil ich mich eben sehr um ihn auch gekümmert habe, weil sie ein guter Freund war. Aber sicher stand ja in den Zeitungen bei euch auch was über dieses Verbrechen. Wie ist denn dein Freund ermordet worden? Also er wurde wohl erschlagen. Also sie hat nur gesagt, ihr habt eben durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Ne? Also das ist, aber eben durch wen, was, wie. Wie gesagt, da waren noch zwei Freunde von ihm wohl dabei, die haben da getrunken. Aber die wissen auch nichts. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass er da überhaupt steht, also an diesem Punkt. Das war für mich auch völliges Neuland, ne, was er da zu suchen hat abends um die Zeit. Hältst Und ich konnte den Tag auch nicht mich um ihn kümmern, hatte auch noch andere Sachen zu tun. Hältst du es für möglich, René, dass das eine Verkettung von ganz unglücklichen Umständen ist, dass er einer ganz, ganz banalen, brutalen Tat zum Opfer gefallen ist, dass man ihn gesehen hat, dass man ihn ausrauben wollte und dabei hat man ihn zusammengeschlagen und eben mit diesen schrecklichen Folgen? Ja, Das ist gar kein wahrscheinlich ist es kein gezielter Mord gewesen. Ja, also ich vermute also auch. Geplanter, meine ich jetzt. Ja, dass das so sein kann, dass es vielleicht eine fremde Person war oder ja, ich weiß es nicht. Weil, ich sag mal, was ich dem Matthias ein bisschen zu Last legen könnte, was manchmal war, er hat eben, wenn er mal einen kleinen getrunken hat, sage ich mal, hat er die Lage eben auch verkannt. Mhm, er hat eben doch keine Angst gekannt, ne? Mhm. Er war nur so ein halbes Hemd, ne, weiß ich nicht, 60 Kilo oder so. Wie stark war er eigentlich behindert, geistig? Wie kann man das sagen? Also er hatte 80% Beschädigung und er konnte sich jetzt halt, sage ich mal, er war in gewisser Weise war er hilflos, er konnte sich jetzt auch nicht so perfekt orientieren, zwar bei uns im Ort schon, ne? Aber jetzt, wenn er woanders hinkam, das war alles relativ... Aber das heißt, im Ort so generell durfte und konnte er alleine rumgehen? Ja, ja. Das war eigentlich möglich, das hat er auch... Das ist ja dann eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen euch beiden, wie ist die entstanden? Das stimmt, ja, sehr ungewöhnlich. Aber ich muss sagen, ich habe ihn, sage ich mal, auch lieb gewonnen, weil wir sind ja an einem Bistro und da war ich also meistens so drin. Und er war letztes Jahr, sage ich mal, auch dann immer öfter mal davor gestanden. Da habe ich gesagt, na Mensch, oder die anderen auch, Matthias kommt noch mit rein, wir sind los. Na, er war mal ein bisschen scheu und hat sich nicht getraut und so. Und dann ist er mit reingekommen, ist auch so ein bisschen mit aufgeblüht und da haben wir doch Karten gespielt und naja, konnte jetzt, sage ich mal, auch nur Maus spielen oder wenn du das kennst, Uno oder so, ja, ne? Klar, ja. Und das war doch so seine Welt. Und seitdem hat sich das dann so verengt, euer Verhältnis. Genau. Hm. Und was eben so unsere Leidenschaft war, wo sich dann noch mehr verengt hat, sage ich mal, wir sind eben gerne, habe ich ihn mal angesprochen, ja, weil ich so ab September dann wieder von meiner Eishockey-Leidenschaft geschwärmt habe, ich will hier gerne zum Eishockey. Und also, Matthias, willst du immer mitkommen? Und da mussten Betreuer fragen. Er hatte halt noch einen Betreuer, ne? Und da hat er auch nichts dagegen, hat er gesagt, ja prima, dann machen wir das, da kommt Matthias mal raus und das ist schön. Und da hat sich auch gefreut, ne? War er denn bei dir auch schon mal zu Hause gewesen? Ja, also er war die letzte Zeit war auch öfter zu Hause. Und es war so ein bisschen auch so sein Domizil, ne? Mhm. Also ich habe mich auch gefreut über ihn, dass es ihm dann, sage ich mal, so gut ging. Und dann mit der anderen Bekannten noch, ne, die Katrin, wie gesagt, da haben wir uns auch so verstanden. Und wie schlimm, war, dass sich dann jemand an einer solch wehrlosen Person so vergangen hat Das kann ich auch nicht verstehen. Ja, es ist unfassbar. Und es gibt immer noch keine Zeugen, man weiß gar nichts. Die Zeitung schreiben immer noch. Das wollte ich, glaube ich, vorhin noch sagen, wo ich gesagt hatte, er war dann immer so ein bisschen in seiner Lage, war immer nicht so, wie soll ich sagen, er war immer ein bisschen dann vorlaut, sage ich mal. Ne? Mhm. Und dass das vielleicht jemand anders, der ihn jetzt vielleicht da irgendwas wollte von ihm, das zum Anlass genommen hat, ihn da, sage ich mal, so zu verprügeln, dass er da bei ihm verstarb, das war ihm vielleicht, sage ich mal, immer so ein bisschen sein. Das tut mir sehr leid und ich finde auch nett, dass du dich um ihn so gekümmert hast und dass das ist natürlich sehr schön, wenn da so eine Verbindung, eine Freundschaft entstanden ist. Umso tragischer, dass jetzt alles so geendet ist. Das tut mir sehr leid, René. Das wirst du auch noch nicht so schnell realisieren können, glaube ich. Ja, das stimmt. Freitag also jetzt habe ich noch so manche Sachen habe ich noch von ihm zu liegen. Mhm. Und er hat so sein Wunsch war jetzt zum Beispiel auch gewesen. Letztens hat noch so einen alten Fernseher gehabt, ne? Also so ganz antik und kein DVD-Player und so. Es war ja auch relativ schwierig, ihm das, sage ich mal, zu erklären. Und aber jedenfalls habe ich das dann gemacht, so einen DVD-Player bestellt, so einen günstigen, und er wollte unbedingt Helene Fischer haben. Und da habe ich dann dem Tag noch, am Mittwoch habe ich noch für ihn Helene Fischer CD gekauft und alles. Na, und Donnerstag, beziehungsweise Freitag habe ich dann erfahren. So dann. Und jetzt lagt hier das ganze Zeug, ne, und natürlich sehe ich das öfter und dann, besonders traurig. Ja, jetzt kannst du da zumindest noch ein bisschen helfen, dass er eine würdige und schöne Beerdigung bekommt, dass du da das mit organisieren hilfst. Vielleicht hast du da Möglichkeiten über den Betreuer. Würde ich gerne. Ja. Ich habe schon den Betreuer gefragt, der hat gesagt, er hat jetzt, sage ich mal, gar keine Handhabe mehr, hat nichts mehr damit zu tun, weil die Staatsanwaltschaft hat jetzt, sage ich mal, alles eingefroren. Ja gut, aber irgendwann wird das ja freigegeben und dann da würde ich mich jetzt an deiner Stelle richtig ranhängen, dass wenn das möglich ist, dass du das mit... hat er denn sonst noch familiären Hintergrund? Eigentlich eher weniger. Also ich sag mal, da hat dann noch eine Schwester wohl, wie ich weiß. Ja. Und aber sonst ist da niemand mehr gewesen. Also René, es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich sehr leid, was passiert ist. Es ist ein schlimmes Verbrechen. Und versuche das jetzt noch für deinen Freund zu tun, was möglich ist. Das würde ich sehr gerne und das habe ich auch schon gesagt. Bei uns hier in der Runde ist natürlich bei uns auch ein großer Aufschrei hier, ne? Ein großes Thema, das und wie das überhaupt passiert ist. Und alle haben ja auch gern gehabt, ne? Du kannst uns mal mailen. Mich interessiert das sehr, was daraus geworden ist, wenn ihr nähere Informationen habt. Ja, das kann ich gerne tun. Und das würde ich auch gerne, ich hoffe doch, das funktioniert. Ich würde vielleicht dann nochmal einen Rat oder so, vielleicht über euch, nochmal auch erfragen, wie das dann vielleicht funktioniert, was man da noch so machen kann. Wie meinst du? Dass das jetzt, ich weiß ja nicht, wie das jetzt aufgeklärt werden muss, das die Sache, und dass ich dann vielleicht dann auch da rankomme. Also es ist ja auch eine Sache. Okay, dann versuchen wir mal, das noch rauszukriegen, und wir rufen dich gleich nochmal an, René. Okay? Das wäre nett. Ja, so machen wir es. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, dankeschön, dir ebenso. Und dankeschön. Ich würde nur sagen, halt die Ohren steif auch für die nächsten, sage ich mal, anderthalb Jahre. Das mache ich. Und vielen Dank. Alles Gute, René. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 und hier ist der André und der André ist 37. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Domian. André, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema warm durch die Nacht. Warm oder warm? Warm. Warm. Warm durch die Nacht. Was heißt das? Und zwar, wir sind eine Gruppe von Freiwilligen. Ja. Und wir ziehen jeden Abend los mit einem Bollerwagen bewaffnet und einem Suppenfahrrad und wir versorgen die Obdachlosen in der Stadt. Ach, das ist ja eine tolle Sache. Ja, wir sind seit Mitte Dezember dabei. Wir sind aus Essen. Ja. Essen packt an, warm durch die Nacht heißt das Ganze. Wie nochmal, also ein Bollerwagen und ein, was hast du gesagt? Ein Suppenfahrrad. Suppenfahrrad. Also da ist da so ein Bottich drin, der beheizt ist und die Suppe ist in dem Bottich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau, so ziemlich. Ich kann dir mal so ein bisschen die Geschichte erzählen. Ja. Es hat damals alles bei diesem Pfingststurm angefangen, der hier in Nordrhein-Westfalen gewesen ist. Letztes Jahr. Habe ich schon vergessen, dass der Pfingststurm war. Also voriges Jahr, okay. Ja, und es war Essen hier totales Chaos. Mhm. Und dann haben sich über Facebook mehrere tausend Freiwillige gefunden, die dann in der Stadt die ganzen Sturmschäden beseitigt haben. Mhm. Irgendwann sind die Sturmschäden beseitigt. Mhm. Und wir suchen neue Wirkungskreise. Aber die Freiwilligen waren noch da. Genau. Also es ist wirklich so ein super Zusammenschluss von... wie viele Leute? Also es ist immer unterschiedlich, wie viele gerade aktiv sind. Also wir sind kein Verein und nichts. Wir sind Spontanhelfer, so nennen wir uns. Ungefähr wie viel? 10 oder 100? Wir waren zu Spitzenzeiten mehrere Tausend. Also 2.000, 3.000 waren wir schon. So viele sind es jetzt nicht mehr? Nein, wir sind jetzt so... 60, 70 Leute, die aktiv jetzt in diesem neuen Projekt sind. So, wer kocht die Suppe? Die kommen durch Spenden rein. Es gibt teilweise Restaurants, die das spenden. Also die spenden die fertige Suppe? Die spenden die fertige Suppe, genau. Die holt ihr dann im Restaurant ab und dann wird die in eurem Bottich da gegeben und dann geht's weiter. Genau, das ist so ein Fahrrad wie so ein Hotdog-Stand quasi. Aber es wird nicht alles zusammengeschüttet, Rindfleisch und Tomatensuppe und so, das nicht? Nein. Ja. Das sind wirklich extra dafür gekochte Eintöpfe und so. Es gibt auch mal Frikadellen mit Kartoffelsalat oder so. Also das heißt im Klartext, ihr kocht selbst nicht. Das sind alle Spenden, Fertigspenden aus Restaurants, Ruhrgebiet, Essen und Umgebung. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt keine Spende da haben für den Tag, dann gibt es bei uns halt aus der Dose. Aber das kommt bei denen trotzdem so super an. So, und dann zieht ihr jede Nacht los? Ja. Es war wirklich am Anfang, es hat mich jemand gefragt, ob ich wüsste, wo man Klamotten los wird. Die wollten jetzt nicht an irgendwelche Kleiderkammern oder so geben, weil die da weiterverkauft werden, sondern die wollten die kostenlos loswerden. Und habe ich gesagt, lass uns einen Bollerwagen packen und die wirklich zu den Obdachlosen brauchen, die sind dafür dankbar. Ach so, ihr fahrt dann, die Kleidung fahrt ja auch noch mit rum. Und na klar. Wer dann was braucht, der kriegt das dann. Na klar. Von wann bis wann uhrzeitmäßig seid ihr unterwegs? Also wie gesagt, die haben mich vorhin von deiner Regie irgendwie angerufen. Da kamen wir gerade von der Tour zurück. Mhm. Wir sind teilweise wirklich von 5 Uhr nachmittags bis um 12 Uhr, 12:30 unterwegs. Und teilweise. Ist das immer dieselbe Route, die ihr fahrt? Die Route ist dieselbe, ist aber absolut unterschiedlich, wie viele wir am Tag antreffen. Ja, das ist zum Beispiel auch eine interessante Frage, die sich mir gerade stellte. Wie viel verköstigt ihr pro Nacht? Also heute haben wir bestimmt... 70, 80 Suppen rausgegeben. So viel. Stimmt, so viel. Das heißt, das hat sich wahrscheinlich in der Szene schon rumgesprochen. Und die Leute kommen dann dahin und wenn die Kohldampf haben, kriegen die von euch die Suppe und freuen sich. Genau. Und nicht nur Suppe, wir haben auch, wie gesagt, alles Mögliche an Hygieneartikeln bei und Schlafsäcke und Rucksäcke, Decken, Anziehsachen, alles. Ich bin völlig begeistert. Was für eine tolle Initiative. Du bist 37 Jahre alt. Genau. Du machst das ja nicht hauptberuflich, das ist ja ein Ehrenamt. Was machst du? Was machst du vom Beruf und was lebst du? Ich bin selbstständiger Mediengestalter und das ist dann so der hobbymäßige Ausgleich, sag ich mal. Respekt. Das heißt, du sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch oder was auch immer und gehst dann abends mit Bollerwagen und Suppenfahrrad auf die Straße, bis jetzt ungefähr. Genau, ja. So und aber du selbst machst es nicht jede Nacht? Nee, nicht jede. Wir haben mittlerweile einen ziemlich großen Pool auch an Leuten, die dann so eine Tour machen. Mhm. Aber das muss doch eingeschlagen sein wie eine Bombe, oder? Ja, wir waren auch schon wirklich überall in der Presse. Also dieses Suppenfahrrad zum Beispiel, das ist... Da waren die Kollegen vom WDR Fernsehen doch bestimmt auch schon da, oder? Ja, hier und heute waren wir schon und in der Lokalzeit genau. Halt und so. Aktuell Stunde, Lokalzeit, ganz genau, ja. Ja, das ist ja super. Das finde ich wirklich toll. Das ist ja was, wäre ja was ganz, ganz Vorbildliches für Köln, Hamburg, Berlin. Das ist die Sache. Da sind wir dran, beziehungsweise es gibt uns mittlerweile in anderen Städten. Mhm. Zum Beispiel in Iserlohn oder in Neuss, in Siegen. Und überall sind so kleine Grüppchen, die jetzt entstehen, weil die davon Wind kriegen. Mhm. Und ich finde die Idee so toll. Das schlägt wirklich deutschlandweit jetzt um sich. In Hamburg, in München sind die dabei. Ich finde das natürlich ganz toll, was ihr da macht. Aha. Einerseits. Andererseits ist es traurig, dass das überhaupt nötig ist. Ja. Das ist das Traurige. Und ich habe also, das unwohle Gefühl, ich kann das nicht belegen mit Zahlen, aber es ist so mein Eindruck, dass es leider immer mehr werden, die bedürftig sind. Leider ist es so, aber wir sind auch wirklich mit den Städten und mit den Parteien in Kontakt, um da wirklich großflächige Lösungen zu finden. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir mit dem Bollerwagen durch die Stadt tuckern oder so, wir sind da wirklich auch im Hintergrund richtig aktiv. Irgendwann könnte es auch ein Auto sein, irgendein Bus, einen kleinen Bus. Können wir uns sehr gut vorstellen, ja. Könnte ja auch der ein oder andere vielleicht spenden. Gerne. Liebe Autohausbesitzer im Ruhrgebiet, VW hat tolle Busse, Mercedes hat Busse. Gerne. Also so, Zum Beispiel. Wenn da sowas bei rumkommen würde, irgendwie mal. Fände ich nicht schlecht. René, großes Kompliment, Respekt. Und ich bin sicher, dass wir noch von euch Sachen hören werden. Und toi, toi, toi, weiter bei der schönen und wichtigen Arbeit. Alles klar. Schon darf ich nochmal kurz den Namen sagen? Ja, natürlich, gerne. Essen packt an, warm durch die Nacht. Also, wenn ihr Interesse habt, Leute, guckt euch die Seite an. Wir sind auf Facebook zu finden. Essen packt an, warm durch die Nacht. Genau. Sehr gut. Alles Gute und viel Erfolg. Alles klar. Und schickes Hemd. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, André. Ciao, ciao. So. Oh. Hallo, guten Abend. Ich habe ja schon am... Der Beefträger ist da. Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr. Hier vorbei heute. Ja, ich habe ja schon am Freitag so ein wenig auf dich gewartet. Ja, ich habe Freitag leider keine Nachtschicht, deswegen kann ich nicht kommen, aber heute. Das ist sehr schön, das freut mich sehr. Hast du denn auch einen Beef für mich mitgebracht? Ich schau mal nach, ja. Ob ich einen Beef für Sie dabei habe. Tatsächlich, da haben wir einen Beef für Sie. Von wem von kommt der Beef? Jan Böhmermann. Von dem berühmten Jan Natürlich. Böhmermann. Für Sie, bitteschön. Der Brief ist ja nur ein bisschen zerknüllt. Mhm. Dann werde ich den Beef mal vorlesen. Und was für ein schöner Zufall, ich habe meine Lesebrille heute. Von dem berühmten Jan Böhmermann ein Beef. Das ist ja super. Mal sehen, was er schreibt. Also er schreibt, ich kriege jetzt meine Lesebrille hier gar nicht auf meinen Kopfhörer. Ja, so geht das. Sieht wahrscheinlich ziemlich doof aus, aber egal. Also, lieber Jürgen Domian, vielen Dank für Ihren Beef. Bezüglich Ihrer Ausführungen und der Gegendarstellung, dass Sie keine Ponys schlagen, stelle ich fest, das Video war kein Fake. Sie saßen hier neben mir im Neo-Magazin Royal Studio und haben zugegeben, dass Sie Ponys schlagen. Jürgen Domian wohnte sogar schon mal eine Zeit lang in Köln in einer WG zusammen mit Heller von Sinn und einem Pony. Und es kam zum Austausch von Zärtlichkeiten und danach hat Jürgen Domian das Pony geschlagen. Gerne nehme ich trotzdem Ihre Einladung an, bei Ihnen vorbeizukommen. Die einzige Bedingung ist, dass wir gemeinsam in der Sendung der deutschen Pony-Lobby zeigen, dass du nicht nur Ponys schlägst, sondern auch nett zu Ponys sein kannst. Ich bringe ein Pony mit, kämme mir die Haare nach vorn und besorge mir eins von Pony Scout 24 gebraucht und dann reite ich zu dir in die Sendung. Liebe Grüße, dein Jan. Das hat er mir geschrieben. Dann will ich doch gleich einen kurzen Beef zurückschreiben und Antwort Beef, ja. Ja, und den Ihnen geben. Lieber Jan Böhmermann, vielen Dank für deinen Beef. Glaube mir, ich kann sehr nett zu Ponys sein und besonders nett kann ich sein zu jungen Männern, die Jan heißen. Ich freue mich sehr auf deinen Besuch in meiner Sendung. Viele Grüße, dein Jürgen. So, und jetzt bitte ich Sie, den Beef mitzunehmen. Aha. An den werten Kollegen. Gerne. Böhmermann. Gebe ich weiter. Vielen Dank. Ich danke für Alles den Besuch. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Was es alles gibt. Spontaner Besuch vom Beefträger. Jetzt packe ich mal meine Lesebrille weg. Und jetzt machen wir weiter. Wir machen jetzt weiter mit der freien Themennacht heute. Und ich freue mich auf Holly. Und Holly ist 46 Jahre. Guten Morgen, Holly. Ja, hallo. Ist Holly ein Mann oder eine Frau? Ich bin eine Frau. Die Frau Holly. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Frau, na, du weißt schon. Ich sag's lieber nicht. Holly, um was geht's? Ja, du hattest ja vor 2 Wochen oder so das Thema ungewöhnliche Liebe. Mhm. Und da hatte ich eine E-Mail geschrieben und deine Redaktion hatte mich inzwischen schon ein paar Mal zurückgerufen zu dem Thema. Mhm. Und ja, dazu wollte ich gerne ein bisschen was erzählen. Ja, dann erzähl mal von deiner ungewöhnlichen Liebe. Ja, sie ist nicht nur heimlich, es ist auch ein großer Altersunterschied. Nämlich? Wie viel? Ja, knapp 20 Jahre. Oh, okay, so groß ist das ja nicht. Naja. Also wir reden von einem Mann. Genau. Und ist der Mann 20 Jahre älter oder jünger als du? Nee, älter. Älter. Der ist 66, du bist 46. Genau. Ja, okay. Weiter? Er ist verheiratet. Mhm. Und, Wie lange kennt ihr euch denn schon? Wir haben uns vor knapp 3 Jahren kennengelernt. Ah ja, so lange schon. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich war zur Kur, es ist also eine klassische... Ein Kurschatten. Genau. So nannte man das früher. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagt, Kurschatten. Also ich war zur Kur und er war aber nicht zur Kur, sondern er hat dort an diesem Kurort, hält er sich öfter auf, weil er dort eine Wohnung hat. Okay. Und dann habt ihr euch im Kurpark gesehen, getroffen, zufällig? Nee, wir haben uns in der Kneipe am Tresen kennengelernt. Ach so. In der Kur sollte man nicht saufen. Naja, schwamm drüber. Also ich habe da eine Kur gemacht. Das ist eine Kur gewesen, eine Mütterkur ohne Kind. Ach, eine Mütterkur ohne Kind. Gut, da kann man schon mal ein Bierchen trinken. Das gibt's, das wissen übrigens die wenigsten, dass es sowas überhaupt gibt. Wenn das eine Mütterkur ohne Kind ist, wo war das Kind denn dann während der Zeit? Naja, mein Kind ist schon 20. Ach so, dann hätte das Kind auch gar nicht gerne mitkommen wollen. Diese Art der Kur steht so Frauen offen, die durchaus Belastungen im Alltag haben, vielleicht Angehörige ja. gepflegt haben und das kennen ganz wenige. Und ist also eine tolle Art, sage ich jetzt mal, auch als ältere mhm. Mutter oder ältere Frau mal so auf sich ein bisschen zu achten und sowas zu machen. Also ganz toll. Gut, dass du es erzählst. Da können wir ein bisschen Werbung genau. für machen. Dass die, wenn das den Frauen zusteht, dann sollen sie das auch in Anspruch nehmen. Weil es eine Kur auch über die Krankenkasse ist, mhm. Während wenn man im Erwerbsleben steht, ja immer der Rentenversicherungsträger normalerweise zuständig ist. Und da man ja relativ schwer, sage ich jetzt mal, eine Reha-Maßnahme bewilligt bekommt. Aber die Mütter haben ein gewisses Privileg. Ja. Und wenn man so über die Krankenkasse eine Kur beantragt, weil man vielleicht, wie ich zum Beispiel, alleinerziehend war und vielleicht Belastung hat, weil man noch Angehörige gepflegt hat oder sowas. Das als kleine Zwischeninfo, aber jetzt müssen wir zur Sache kommen, zurück zum Stück. Genau. Du hast ihn da kennengelernt und dann ging's los. Genau. War es Liebe auf den ersten Blick? Ja. Ja. Aber er ist in einer Beziehung. Genau. Und es hieß auch gleich, da geht gar nichts, ich bin verheiratet, okay. Mhm. Du warst aber zu der Zeit schon solo. Das kann ich so nicht unbedingt sagen. Ich war auch in einer Beziehung, aber ich hatte meine große Liebe, meinen Ehemann, verloren. Mhm. Also der, auch eine Riesengeschichte. Wir hatten vor 16 Jahren ein Haus zusammen gekauft und hatten oben vermietet. Und gehen wir mal nicht so weit in die Geschichte, sonst kommen wir gar nicht zu der Hauptgeschichte. Aber verloren heißt hoffentlich nicht, dass er gestorben ist. Nein. Okay, die Beziehung ist auseinandergegangen. Die ist auseinandergegangen. Ich war super unglücklich, hatte eine andere Beziehung, mit der ich auch nicht so glücklich war. Ah. Und kam in diese Kur. Ja, und dann war das alles super. Dann lernte ich ihn kennen. Jetzt geht das seit 3 Jahren so. Seit 3 Jahren, du bist solo. Er ist seit 3 Jahren immer noch in seiner Ehe. Ist es eine Ehe? Er ist verheiratet. Genau. Ja, genau. So. Und wie fühlst du dich in dieser Situation als Geliebte? Also es hat sich über die Jahre entwickelt, muss ich sagen. Anfangs hatte ich natürlich schon die Hoffnung, er würde sich trennen. Mhm. Es ist von beider Seite, also es ist schon die große Liebe. Er hat auch gesagt, sowas, er hätte nicht gedacht, dass ihm das im Leben nochmal passiert, sowas. Mhm. Er hat eine sehr unglückliche Ehe, mittlerweile 40 Jahre hinter sich. Dann frage ich mich natürlich, wieso, wenn das eine unglückliche Liebe ist, seit so vielen Jahren, warum trennt er sich nicht von seiner Frau? Ja, das war auch dann, nachdem wir uns dann, wir wohnen übrigens zufälligerweise nicht so weit voneinander entfernt, was das Treffen jetzt natürlich dann möglich macht. Das war auch dann nach einem halben Jahr oder so durchaus Thema. Mhm. Aber einige Sachen in seiner Familie, die haben dazu geführt, dass er das einfach diesen Schritt nicht machen konnte. Aber wir wissen nicht genau, warum. Also ich sage mal so, das ist relativ schwierig und ich kann es aber nachvollziehen. Belastet dich das sehr? Es hat mich schon sehr belastet. Mhm. Aber über die Jahre, wir haben sehr, sehr schöne Zeiten zusammen und wir haben irgendwie nicht den Alltag, wir haben nur schöne Zeiten zusammen. Mhm. Und also hast du dich damit arrangiert? Oder? Ich habe mich damit arrangiert und wir haben festgestellt, oder ich habe auch für mich entschieden, dass ein dauerhaftes Zusammenleben mit ihm, glaube ich, gar nicht so gut wäre. Ach so, also ist es optimal? Genau. Da hat das sogar einen Reiz für dich, dass das genauso ist? Ach, das ist ja interessant. So, die Variante hört man nicht so sehr oft. Genau, also es ist so, ich habe da zwar... Du holst dir die Rosinen quasi raus, aber hast ihn nicht im Alltag an der Backe. Ganz genau. Ist doch wunderbar. Es ist ganz, genau, es ist wunderbar. Wir, also seine Socken brauchst du nicht waschen, das ist auch super. Richtig. Wir haben also wirklich nur die schönen Zeiten zusammen. Mhm. Wir fahren ganz oft zusammen weg. Dem Ort, wo wir uns kennengelernt haben oder auch zu anderen Orten und es ist einfach. Wie oft seht ihr euch denn so in der Woche? 1 bis 2 Mal. Und wie lange dann jeweils? Ja, also wir haben in der Regel am Wochenende schon einen ganzen Tag zusammen, von morgens bis spät abends. Aber übernachten kann er nicht bei dir? In der Regel nicht. Nee. Weiß denn seine... Nein, gar nichts. Er erfindet dann irgendwelche Lügengeschichten. Genau. Ja. Ja, es war wohl so, da die Ehe nie so optimal war, hat er immer schon unheimlich viel alleine gemacht, hatte immer viele Hobbys, Oldtimer, wie auch immer, also alles Mögliche. Aber warum er sowieso am Wochenende immer viel alleine unterwegs war. Achso, dann fällt das gar nicht so auf. Genau. Habt ihr nicht Angst, dass irgendwelche Leute euch erkennen auf der Straße und das dann doch rauskommt bei seiner Frau, Familie? Ja, also mittlerweile ist er hier bei mir in meinem Umfeld etabliert. Also alle kennen ihn, alle lieben ihn. Und aber es ist doch, sage ich jetzt mal, so ein Stück weit weg, dass das in seinem Dunstkreis nicht unbedingt auffällt. Mhm. Ja. Und es ist eigentlich eine wunderbare Sache, so hört sich das an. Ja, es ist mittlerweile für mich eine wunderbare Sache, obwohl sich das wirklich entwickeln musste. Ja, ja, verstehe. Muss ich auch sagen. Und die 20 Jahre sind für dich kein Problem? Naja, meine Männer waren immer älter. Ah, du stehst auf alte, nicht auf alte, auf ältere Männer. Genau. Auf reife Männer. Also mein die wissen, wo es lang geht. Genau. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Wie gesagt, die 20 Jahre finde ich wirklich nicht so schlimm. Also solange du jetzt nicht mit einem 90-Jährigen zusammen bist, dann so ist es doch in Ordnung. Nichts gegen einen 90-Jährigen, aber das wäre dann ein bisschen viel, glaube ich. Holly, ich beglückwünsche dich, wenn ihr beiden damit so froh seid und zurechtkommt. Er muss das mit seinem Gewissen vereinbaren, was er da mit seiner Frau macht. Das ist nicht dein Problem. Und wenn du da jetzt so gut mit leben kannst, ist doch super. Ja, genau. Ja, dann möge diese ungewöhnliche Liebe noch sehr lange halten. Ja, ich habe mir auch gedacht, meine Güte, festbinden kann ich mich vielleicht später nochmal wieder. Ja. Im Moment ist alles so gut, wie es ist, ne? Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Super, ich wünsche weiterhin viel gutes Leben. Ja, vielen Dank, alles klar. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Die Holly, die ich ja fast Frau Holle genannt hätte, aber ich habe es nicht gemacht. Gut, dass sie es auch nicht gehört hat. So, ihr Lieben, unser Thema diese Woche heißt Geld. Wenn ihr Schweine viel Kohle habt, wenn ihr wirklich Geld habt, wenn ihr Millionäre seid, oder sehr wohlhabend seid, möchte ich gerne mit euch über euer Leben reden und über die Situation, wie das ist, mit so viel Geld zu leben. Und wenn ihr sehr arm seid, wir haben ja gerade das Gespräch gehört von André vom Suppenfahrrad, also das ist ja das Gegenteil. Wenn ihr sehr arm seid, möchte ich auch gerne mit euch reden, wie ihr so euer Leben empfindet und wie ihr damit zurechtkommt. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die unmoralische Dinge getan haben, des Geldes wegen. Dann mit Leuten, die fett geerbt haben oder einen Gewinn gemacht haben, ein Lottogewinn, ein Lotteriegewinn, und gerne auch noch mit Menschen, die so ganz generell unser kapitalistisches System kritisieren und sagen, das ist ein Schweinesystem. Das Geld ist falsch verteilt und da machen sich ein paar ein tolles Leben und die meisten müssen den Cent rumdrehen. Also auch mit Kritikern, mit Kapitalisten. Kritiker. Wenn ihr gerne mit mir auch drüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder auch während der Sendung an. Es geht weiter mit Marco. Marco ist 36. Guten Morgen, Marco. Einen wunderschönen guten Morgen. Um was geht's denn bei dir, Marco? Tja, ich habe ein kleineres Problem, und zwar geht es darum, dass ich meinen Traumberuf an den Nagel hängen musste. Mhm. Und auch ja in den Beruf so nicht wieder reinkommen kann. Was ist das für ein Beruf, der dein Traumberuf war? Ich war als Kraftfahrer tätig. Mhm. Ich habe LKWs gefahren, vorzugsweise Sattelzüge. Mhm. Und hatte dann, ich bin morgens bei der Disposition vom Hof gefahren, hatte einen epileptischen Anfall im LKW. Mhm. Ich habe den Wagen noch, schwindelig geworden. Ich habe den Wagen irgendwie noch am Straßenrand abstellen können bin dann weggesackt, hatte einen epileptischen Anfall. Wobei du großes Glück hattest, dass du den Wagen noch hast anhalten können. Ja. Ja. Mit 40 Tonnen irgendwo reinkracht. Ganz ehrlich, das wollte ich nicht wirklich erleben. Und danach war Schluss mit LKW-Fahren? Ja, danach bin ich ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Es ist ein MRT gemacht worden. Mhm. Und dabei ist dann ein Tumor festgestellt worden. Ach. Den ich, der sitzt bei mir am Schläfenlappen. Mhm. Der löst die epileptischen Anfälle aus. Mhm. Und kann man den nicht operieren? Jein, es ist sicherlich möglich, den zu operieren. Allerdings hat man mir da schon gesagt, wenn das operiert wird, dann werde ich definitiv einen Teil von meinem Gedächtnis verlieren. Ach du lieber Gott, und das ist definitiv so, das kann man so sagen. Ja, das hat mir der Neurologe gesagt. Seit wann gehst du, weißt du das jetzt, seit wann war dieser Vorfall mit dem Auto? Das war 2012. Ach so. Januar 2012. Das heißt, so lange gehst du jetzt schon mit der Gewissheit rum, ich habe einen Tumor. Was für eine Art von Tumor ist das? Ist das ein bösartiger Tumor? Das steht noch nicht ganz fest. Ich war bei mehreren Ärzten. Der Tumor vergrößert sich minimal im Moment. Zwei Ärzte sind der Ansicht, auch wenn der Tumor noch nicht gestreut hat, dass er bösartig ist, dass er über kurz oder lang entfernt werden muss. Ein Arzt sagt, er wird nicht merklich größer, er hat nicht gestreut, vermutlich ist er gutartig. Kann man denn nicht so Kleinstgewebeproben entnehmen? Ganz ehrlich, habe ich mich noch nicht wirklich dran getraut. Aber die Ärzte haben dir das auch schon gesagt, das wäre möglich. Ja. Und selbst das ist ein Risiko? Ja. Welches Risiko ist damit verbunden? Ja, das Risiko halt, dass dann gegebenenfalls wirklich irgendwelche Verluste da sind. Schon bei einer kleinen Gewebeentnahme? So hat man mir das erklärt, ja. Mhm. Wie das jetzt genau zusammenhängt, muss ich gestehen, weiß ich nicht genau. Aber du steckst da jetzt in einem Dilemma. Die einen sagen, das kann schon sein, dass der weiter wächst und dass der sogar streut. Die anderen sagen, es kann nicht sein, aber es kann eben sein. Das würde bedeuten, dass du noch weiter erkrankst. Und die Lösung wäre, den Tumor zu entfernen, aber eben mit dem Hochrisiko oder mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass du einen Teil deines Gedächtnisses verlierst. Das ist ja furchtbar. Da weiß man ja gar nicht, was ist denn jetzt schlimmer. Vor allem kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Was bedeutet das, einen Teil des Gedächtnisses zu verlieren? Was heißt das? Die Hälfte deines Lebens? Oder das wissen die wahrscheinlich auch nicht. Ich kann es nicht sagen. Was mir das Ganze sogar dann noch extrem schwieriger und schwerer macht. Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist 6, mein Sohn ist 8. Ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich alles ganz schlimm. Du willst ja deine Kinder aufwachsen sehen und du willst bei deinen Kindern sein. Was passiert, ich lasse mich operieren und ich kann mich danach nicht mehr dran erinnern. Wie nehmen die Kinder das dann auf? Gibt es denn keine Möglichkeiten, durch Chemotherapie, durch Bestrahlung den Tumor zu bekämpfen? Ganz ehrlich, habe ich mich bislang vorgescheut, halt da weitere Schritte zu gehen. Bestrahlung etc. Was hat man dir denn vorgeschlagen von Seiten der Ärzte, was du jetzt, ich meine, da vergeht doch jetzt wertvolle Zeit, was du tun solltest, wenn du dich schon nicht operieren lässt? Ja, vorgeschlagen hat man mir, das Ganze zu operieren und dann psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber nochmal die Frage mit der Chemotherapie und der Bestrahlung, geht das nicht auch als Versuch? Es ist ja nicht Krebs. Es ist nicht wirklich krebsartig. Ich kann das schwer beschreiben. Aber ich habe hast du das Gefühl, dass du richtig gut informiert bist von den Ärzten? Nein. Ja, das Gefühl habe ich gerade auch. Sonst müsstest du eigentlich, wenn du so eine Erkrankung hast, müsstest du eigentlich aus dem FF diese Fragen beantworten können. Und das macht mich gerade stutzig, dass das nicht der Fall ist. Es ist so, dass ich versuche nach Möglichkeit, ich will jetzt nicht sagen, das mehr oder weniger zu ignorieren, aber ich versuche mehr oder weniger damit zu leben. Trotzdem, nichtsdestotrotz weiß ich nicht wirklich, was ich damit machen soll. Ich habe mir halt gesagt, das Ding ist da, es wird regelmäßig überwacht. Das heißt, ich bin einmal im Jahr bin ich ins MRT. Einmal im Jahr. Zweimal im Jahr werden halt EEG geschrieben. Bist du immer in derselben Klinik, also keine Namen jetzt nennen, aber immer in derselben Klinik. Hast du denn das Gefühl, wenn die dir das schon nicht richtig erklären, dass du trotzdem da medizinisch gut aufgehoben bist? Ja, wahrscheinlich dann auch nicht, oder? Nicht wirklich. Deswegen habe ich halt zwei weitere Neurologen hier im Umkreis angerufen. Ich habe da einen Termin gemacht, bin da gewesen. Ich habe diesbezüglich die MRT-Bilder mitgenommen. Was sagen die? Einer von denen sagt wie du, wie du es gerade gesagt hast, ja, verstehe. Genau. Ich frage, du musst jetzt keine Stadt oder keinen genauen Ort nennen. In welchem Bereich lebst du? Lebst du in der Osnabrück. In Osnabrück, okay. Gut, da sind ja auch dann so weit entfernt wahrscheinlich nicht auch noch andere große Kliniken. Nein, das ist richtig. Ich würde gerne mal jetzt an der Stelle mein Publikum fragen. Wir haben jetzt ungefähr gehört, um was es geht. Wir haben sehr viele Menschen aus der Medizin, die uns zuhören und vielleicht auch in dem Großraum Osnabrück leben und arbeiten. Vielleicht habt ihr einen Tipp für eine Spezialklinik, die sich vielleicht mit dieser Art von Tumoren beschäftigt. Und wenn ihr diesen Tipp habt, mailt uns das doch bitte. Dann würden wir das sehr gerne an den Marco weiterreichen. Ich fände es gut. Ich fände es gut, wenn du auch nochmal in eine richtige, nicht nur zu Neurologen, sondern in eine richtige Spezialklinik, die versiert sind für diese Fälle, wenn du da gehen würdest und dich mit einem anderen Professor oder wer das immer macht, auseinandersetzt. Jetzt sind wir ganz weggekommen von deinem Traumberuf. Wie lange hattest du eigentlich in deinem Traumberuf gearbeitet? 14 Jahre. Und was machst du jetzt? Mittlerweile bin ich arbeitslos und auf Hartz-IV unterstütze halt angewiesen. Ich habe zwar versucht, anderweitig einen Job zu bekommen. Ich habe damals mal eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, da aber keine Stelle gekriegt. Allerdings muss ich dazu auch sagen, bei mir mit Stellen ist generell eine sehr heikle Geschichte, weil ich habe zudem eine schwere Gehbehinderung. Das heißt, die Füße sind komplett deformiert. Ich habe einen Grad der Behinderung 100%. Ah ja, dann verstehe ich, dass du nicht die Bombenchancen hast in unserer heutigen Welt. Das ist mir klar. Richtig. Und ich habe zwar durch meine Tätigkeiten als Kraftfahrer halt sehr viel Erfahrung auf dem Lager, habe dann auch Staplererfahrung. Hatte dann halt versucht, auch mit dem Amt darüber zu sprechen, dass man mir halt so einen Staplerschein, nur den Staplerschein halt finanziert. Und das Amt sagt, nö, wir sind nicht zuständig, gehen Sie zur Rentenkasse. Die Rentenkasse sagt, gehen Sie zum Arbeitsamt. Das heißt, aber selbst da keine Chance im Moment. Das heißt, neben der grundsätzlichen Bedrückung und Angst wegen des Tumors, ist das ganze Leben sehr frustrierend für dich im Moment. Du bist aus deinem Traumjob raus, du findest nicht so schnell eine andere Arbeit. Finanziell ist es wahrscheinlich sehr heikel für dich und deine Familie. Ja. Also alles schwierig. Nochmal zu dem Tumor. Weißt du einen Spezialausdruck, wie man den nennt? Gibt es da irgendwie ein Fachwort? Ich sag's nur, damit vielleicht unsere Fachleute da jetzt helle Ohren kriegen. Weißt du irgendwas? Habe ich bestimmt in meinen Unterlagen, aber jetzt nicht greifbar. Okay, aber du hast jetzt ausführlich darüber gesprochen und du hast von der Schläfe gesprochen, dass die Gedächtnis... Der sitzt am linken Schläfenlappen. Ja, und dass das Gedächtnis wohl verloren geht, wenn man es operiert. Ich will mich noch nicht so richtig damit zufrieden geben, weil ich immer denke, vielleicht gibt es doch noch einen anderen Weg. Und deshalb nochmal meine Bitte, wenn jemand aus dem Großraum Osnabrück, kann ja auch ein größerer Radius sein, du kannst da ja auch hinfahren, ist ja egal. Natürlich. Ja, eine Spezialklinik, einen guten, richtig guten Arzt, Spezialisten kennt, bitte mailt uns das doch und wir reichen es an Marco weiter. Sollen wir so verbleiben, Marco? Das wäre super. Das ist das, was ich dir anbieten kann, in der Hoffnung, dass ein guter Tipp vom Publikum kommt. Falls... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hiermit hingehört, aber falls irgendwie jobtechnisch sonst aber das gehört nicht hierhin. Nee, Jobvermittlung machen wir nicht. Dann gehen wir ja unter in Anträgen. So mit medizinischen Sachen, das mache ich immer sehr gerne, aber Jobvermittlung, das tut mir leid, das können wir nicht machen. Lieber Marco, ist ja nicht schlimm. Also wenn wir was Gutes bekommen, ein paar gute Tipps, wir reichen das sofort an dich weiter. Das wäre super lieb. Alles Gute dir und deiner Familie. Okay, ich danke dir. Sehr gerne, Marco. Und tschüss. Noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1.47 Uhr und wir sind verbunden mit dem Klaus. Und Klaus ist 62. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Domian. Hallo Klaus, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte eigentlich schon lange dir mal schreiben und dich anrufen, weil ich eigentlich jeden Tag abends Hilferufe von Pflegekräften, verzweifelten Angehörigen erhalte und am Beantworten bin. Und wenn ich fertig bin, dann schaue ich mir deine Sendung an. Und gestern wurde ich konfrontiert, ich habe die Sendung leider nicht gesehen, in der Münchner Abendzeitung wurde aufgegriffen eine Emily, die bei dir angerufen hat, eine Krankenschwester, genau. Die verzweifelt anonymisiert. Und als ich das heute gelesen habe, kam mir das sehr vertraut vor. Und ich habe mir dann spontan überlegt, weil ich weiß von vielen, ich habe weit über 50.000 dieser Hilferufe in den letzten 35 Jahren als Sozialarbeiter erfahren müssen hören dürfen. Lass mich kurz unterbrechen, damit wir verstehen, wer du bist und was du machst. Warum bekommst du diese Hilferufe? Ja, also ich bin in der häuslichen Pflege tätig, als Sozialpädagoge und habe mich vor vier Jahrzehnten mal auch mit dem Thema Missständen in Pflegeheimen befasst, habe dort Dinge erlebt und gesehen, Menschen, die in Betten fixiert werden, die ruhig gestellt wurden und so weiter. Bin mit diesen Themen an die Öffentlichkeit gegangen, habe versucht so mit Amnesty International und so weiter, aber die war ich dann doch ziemlich alleine. Und dann hat über die vielen Jahre hat es so eine Eigendynamik bekommen. Hast du einen Verein gegründet? Ich bin in einem Verein, aber das ist jetzt nicht meine eigentliche Arbeit, aber ich habe halt versucht mit Menschen dafür zu sorgen, dass Menschen, die Pflege brauchen, ein selbstbestimmtes Leben zu Hause versorgen können, dass sie nicht in Pflegeheime müssen, dass sie in ihrer eigenen Wohnung mit eigener Assistenz leben können. Okay, aber wenn du so viele Anfragen kriegst, dann musst du doch ein Apparat um dich herum haben. Was ist das für ein Apparat? Ja, das ist so. Ich mache das halt sehr viel privat und manches kann ich auch im Büro machen. Und ich habe eine sehr tolerante Familie, die das duldet. Aber ich gebe schon zu, das geht an die Grenze. Ach so, das heißt, du machst das ehrenamtlich? Ich mache also diesen Bereich. Diesen machst du ehrenamtlich? Das mache ich ehrenamtlich. So, aber ich kann natürlich vieles mit meinem Beruf verbinden. Und ich bin in einem gemeinnützigen Verein tätig. Also auch die Stadt München unterstützt mich und so. Ja. Aber das Problem ist halt einfach, dass ich sehe... Vielleicht auch noch, Klaus, du hast so viel zu erzählen, ich merke schon. Was genau machst du denn in deinem Beruf? Also der eigentliche Teil, für den ich bezahlt werde, wenn man so will, ist, dass ich Angehörige berate, dass ich ambulante Hilfen organisiere, dass ich sie bei Behördenangelegenheiten berate. Moment, langsam. Angehörige von was? Von pflegebedürftigen Menschen, genau. Okay. Also ich bin übrigens auch selber pflegender Angehöriger. Meine Mutter ist 84, lebt mit ihrem 93-jährigen Vater, also mit ihrem Mann, mit meinem Vater zusammen. Und wir haben eine Assistentin aus Rumänien. Mhm. Damit muss sie nicht ins Pflegeheim. Ja. Also ich habe die Situation auch selbst erlebt. Hast du denn auch direkten Kontakt mit Pflegebedürftigen? Ja. Ja, natürlich jeden Tag in meiner Arbeit mit Angehörigen. Ich gehe auch in Pflegeheime rein und besuche Menschen. Du sprichst mit denen? Ja. Ist das so eine Art Seelsorgertätigkeit auch? Kann man das sagen? Das hat sich inzwischen erlebt, ja. Ich fühle mich immer sehr angesprochen, wenn ich dir zuhöre, weil genau das sind diese Hilferufe, die ich erhalte. Ja. Anonym, Herr Fussig, ich habe Sie im Fernsehen gesehen, Herr Fussig, ich habe von Ihnen gelesen und so weiter. Und ich muss Ihnen erzählen. Und dann fragen Sie, ob Sie kurz Zeit haben, du kennst es, und dann legen die los. Ja. So, jetzt hatten wir einen Schluss. Danke, dass Sie mir glauben. Ja. Ja, genau, ganz genau. Danke, dass Sie mir glauben. Wichtiger Satz. Jetzt hatten wir am Freitag wirklich diese Anruferin, die Emily, und die hat uns wirklich haarsträubende Dinge erzählt. Ja. Dass die Leute nur sieben Minuten Zeit haben. Ja, dass die Leute nicht richtig gebettet werden, nicht richtig sauber gemacht, dass manche im Kot lange liegen, dass sie wund gelegen sind, dass sie nicht versorgt werden. Stimmt das alles? Alles. Und zwar in einem Ausmaß, das ist unvorstellbar. Ist das flächendeckend das in Deutschland? Das ist flächendeckend der Fall, jawohl. Das ist doch erschreckend. Das ist erschreckend. Und erschreckend ist, es wissen alle Bescheid, Domian. Es wissen alle. Die Politik ganz oben weiß Bescheid. Ja, die sowieso. Warum macht die Politik nichts? Auch die Politik. Aber das Grauenhafte ist, dass ja die ganze Branche Bescheid weiß. Es wissen alle Pflegekräfte, es wissen alle Angehörigen, es wissen alle Ärzte, es wissen alle Rettungssanitäter, es wissen alle Notärzte, es wissen die Bestatter, es wissen die Schulen. Das ist diese Allianz des Schweigens, des Mitmachens. Warum schweigen die? Ja, das Groteske ist, und das, was ich auch bei dieser Emily nicht begreifen kann, ist, sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz, sagen sie. Und das Perverse ist... Ja, aber stimmt das nicht auch? Ja, das ist doch der krisensicherste Beruf, den wir überhaupt haben in Deutschland. Ja, aber man kennt das ja, man darf das eigene Nest nicht beschmutzen. Ja, sie hat aber Angst, was heißt dass das eigentlich, Schmidt? Wir haben ja ein Thema, das uns alle betrifft. Mhm. Jeder von uns, jeder, der bei euch zuhört, ich meine, es melden sich auch viele Menschen, die selber krank sind, die selber in Situationen waren. Das heißt, es alle betrifft es. Alle werden irgendwann mal konfrontiert. Alle haben Eltern, die da konfrontiert. Ich begreife nicht, möglicherweise wird dieses Thema kollektiv verdrängt und man hofft, dass man nicht hineinkommt. Aber konkreter Rat bitte von dir. Emily ist Schwester, Pflegeschwester in einem Pflegeheim. Sie erlebt diese Missstände. Genau. Sie traut sich nicht so richtig, dass an die große Glocke zu hängen, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz hat. Ja. Was rätst du ihr? Was soll sie tun? Also ich rate allen Pflegekräften, die zuhören, egal ob im Pflegeheim, in der häuslichen Pflege oder im Krankenhaus, solidarisiert euch endlich mit den Angehörigen, mit den Ärzten. Wie macht man das? Indem man in die Gewerkschaft geht. Man muss sich das vorstellen, 80% der Lokomotivführer sind gewerkschaftlich organisiert und ich glaube mal knapp 10% der Pflegekräfte. Warum sind so wenig Pflegekräfte gewerkschaftlich organisiert? Das kann man nur ahnen. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr unpolitischer Beruf. Es sind sehr viel, manchmal auch sehr, ich sage jetzt mal, vielleicht einfachere Menschen drin, die einfach helfen wollen, die aber jetzt nicht in politischen Zusammenhängen sind. Wir wollen gleich Service hier leisten. Welche Gewerkschaft ist dafür zuständig? Es ist die Gewerkschaft Verdi, es ist der Deutsche Berufsverband, es gibt 38 Berufsverbände in der Altenpflege, diese sind natürlich in der Konkurrenz leben. Mhm. Ja, ich muss die unterbrechen, damit wir auch die Infos gut rausgehen. Das heißt, wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt, eine Pflegekraft, kann man einfach zu Verdi gehen und sagen, ich arbeite da und möchte Mitglied werden. Natürlich. Und will meinen Mund aufmachen. Das geht. Natürlich. Es ist doch auch irgendwie absurd. Es gibt niemanden in Deutschland, der gegen eine bessere Bezahlung von Pflegekräften ist. So, nun ist das auch bei den großen Gewerkschaften bekannt, die ja bekanntlich zu Recht auch sehr viel Macht haben in Deutschland. Ja. Warum trommeln die nicht mehr? Sie trommeln, das hat ein ganz merkwürdiges System. Ich meine, die anderen, du kennst ja die anderen Berufsgruppen, die Eisenbahner, die Fluglotsen, die organisieren sich alle. Die gehen auf die Straße gegen Pediger. Es gibt doch Möglichkeiten. Ne? Sondern hier bei dem Thema Pflege bewegt sich nichts. Und ich habe mir deshalb gesagt... Weil zu wenig Leute sind, die aktiv dann auf die Straße gehen und sich zeigen. Die haben schon Angst, auf die Straße zu gehen. Verstehe. Und sie haben keinen Grund für Angst. Ja, weil sie müssen selbstbewusst sagen, wir sind ein mächtiger Berufsstand. Wir holen allerdings Pflegekräfte aus dem Ausland, aus China und so weiter. Und im eigenen Land demotivieren wir die Menschen. Also, das heißt, ich merke, das ist ein Appell deinerseits. Moin. Dobian, ich will gleich sagen, Entschuldigung, dass ich dir da, ich will nicht mehr appellieren. Appelliert wurde seit Jahrzehnten. Wir fordern auf. Diese Forderung halte ich inzwischen für alternativlos, weil die Entwicklung geht brutal den Bach hinunter. Bereits in der Ausbildung werden die Leute verheizt. Und wir dürfen eines nicht vergessen, die Pflegekräfte sind erwachsene Menschen. Mhm. Und die meisten Pflegekräfte, die ich erleben musste, und es gibt tolle, großartige in diesem Beruf, haben mehr Angst vor ihren eigenen Kollegen und Kolleginnen wie vom Staatsanwalt. Das ist das Brutale. Mhm. Und das kann ich nicht begreifen, dass die kritischen Pflegekräfte als Nestbeschmutzer, man sucht nach dem Maulwurf. Das ist pervers, dieses System. So, das habe ich jetzt kapiert. Ich glaube, jeder hat es kapiert, der vor allen Dingen in dem Bereich arbeitet. Jetzt möchte ich dich gerne, wo ich dich an der Strippe habe und du bist sehr erfahren, möchte ich gerne noch aus dem Alltag etwas erfahren. Erzähle uns mal, vielleicht, wenn du so das letzte 1, 2, 3 Jahre Revue passieren lässt, den schlimmsten Missstand, den du gesehen hast. Also die schlimmsten Missstände sind eigentlich, wenn mir Schülerinnen und Schüler berichten, dass sie alleine Dienst machen müssen. Die schlimmsten Beispiele sind, ich habe es gerade jetzt erlebt, ich bin gerade mit einer 97-jährigen Frau, die gerade nach dem Oberschenkelhalsbruch musste, die jetzt ins Pflegeheim, sie darf ihre Wohnung nicht mehr sehen, weil sie kräftemäßig, die wird von Männern gewaschen, zum Teil auch von fremdsprachigen Männern. Die Frau hat mir vertraut, dass sie im Krieg vergewaltigt worden ist. Sie wird von russisch sprechenden Männern gepflegt, die lieb und nett sind, keine Frage, aber die Frau ist traumatisiert. Mhm. Sie hat das Problem, dass sie wenig trinkt, sie hat kein Durstgefühl. Die haben nicht Zeit, ihr das Trinken zu geben. Sie trocknet regelmäßig aus, wird dann ins Krankenhaus gefahren, wird dort an eine Infusion gelegt, weil man keine Zeit hat. Im Krankenhaus hat man übrigens auch keine Zeit. Ja. Und was ich brutal erlebe, ist, dass die Leute nicht mehr zur Toilette geführt werden. Allein im Bericht vom medizinischen Dienst, der erfolgt so alle Regelmäßigkeit, hat man gesagt, dass 76% der Bewohner in deutschen Pflegeheimen werden mit Windeln und Inkontinenzartikeln versorgt. Man muss sich das vorstellen. Und dieses Versorgen kann so aussehen, dass die dann auch sehr lange in den vollgemachten Windeln liegen. Natürlich. Ja. Die Industrie hat ja 3,8 Liter Windeln herausgebracht, mit einer extremen Saugfähigkeit. Wie lange halten? Ja, da kann man sich ausstellen. Die Leute liegen dann in ihrem Kot. Klaus, jetzt haben wir gesprochen über die Pflegekräfte, über das Personal. Aber nicht jeder Mensch, der pflegebedürftig ist, ist auch gaga oder nicht ansprechbar. Da gibt's ja ganz viele Menschen, die bei vollem klaren Verstand sind, die keine Angehörigen haben. Was sollen diese armen Leute machen? Also ich sag dir ganz ehrlich, wer keine Angehörigen hat, würde man jetzt flapsig in Bayern sagen, ist eine arme Sau. Das ist brutal. Dennoch, was ist dein Rat? Was soll die Person machen, wenn sie diese Missstände an sich selbst erfährt? Ja, also ich muss sagen, wer niemand hat, hat einfach Pech gehabt. Da kann ich nur hoffen, dass es Ehrenamtliche gibt, dass es engagierte Menschen der Hospizbewegung, gibt. Aber das ist ja furchtbar, was du sagst. Ja, aber das weiß doch jeder. Alles, was ich dir sage, jeder, der zuhört, kann morgen in ein Pflegeheim gehen und kann sich davon selbst überzeugen. Ich will aber an dieser Stelle vielleicht die Gelegenheit ergeben, dass es selbstverständlich auch anders geht. Ich kenne natürlich sehr viel positive Einrichtungen mit tollen Heimleitungen, mit angstfreiem Klima, wo man ehrlich mit Kritik, mit Beschwerden umgeht, wo die Angehörigen nicht als Gegner gesehen werden, auch wenn sie Kritik äußern, wo das Personal gewertschätzt wird, wo Fort- und Weiterbildung... Aber hab ich dich richtig verstanden, dass du sagst, die überwiegende Mehrzahl ist eben nicht so, sondern das ist kritikwürdig. Ja. Und ich kann ja sagen, man weiß es ja, die Pflegekräfte, die Hilferufe sind ja klar. Wir sind zu zweit für 30 Menschen, dann brauche ich, das kann nicht funktionieren. Mhm. Zwei Nachtwachen für 120 oder 90, das kann nicht gehen. Nein, niemals. Das kann nicht gehen. Ja, aber das ist so wie ohne Bremsen Auto fahren. Ja. Mhm. Also nur das Problem ist, das steht in der Zeitung. Es steht, wie gesagt, heute in der Abendzeitung in München. Ich bin gespannt, wie da wieder reagiert wird. Und wahrscheinlich wird wieder ein großer Teil der Pflegekräfte wieder gekränkt reagieren. Meinen, sie würden jetzt pauschal unter Generalverdacht und so weiter. Aber so ist es ja nicht gemeint. Klaus, ich muss dich leider unterbrechen, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Ich bin sehr froh, dass du angerufen hast und uns deine Sichtweise noch geschildert hast. Vielen, vielen Dank und toll und Kompliment für dein Engagement. Alles Gute weiterhin. Auf Wiederhören, Klaus. Tschüss. In der Technik heute Nacht der Tim Dohnke und morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.